الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يوم تاريخ صفغا بشون دوج Und wir machen weiter, wir sind alle mit der Erklärung von Subul Salam, die Erklärung von Bulugh al-Maram. Wir sind bei Hadith 1270. Und Abdullah ibn Amr قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس وفيه قلت وما اليمين الغموس قال الذي يقطع الذي يقطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب اخرجه البخاري اخرجه البخاري بارك الله فيكم. طبعا اكبر الكبائر الشرك بالله والقتل والزنا والزنا بحريرة الجار والفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم وشهادة الزور ومنها اليمين الغموس. لماذا سميت هذه؟ قلنا اليمين سميت لأنهم كانوا إذا حلفوا أعطى كل واحد منهما يمينه للآخر، واليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في نار جهنم، وتكون طبعا تجري على اللسان، تجري على اللسان لما الإنسان يحلف يعلم ماذا يحلف في هذه المسألة. فحال المحلوف عليه ينقسم بحسبه إلى أقسام خمسة، إما يكون معلوم الصدق أو معلوم الكذب أو مضمون الصدق أو مضمون الكذب أو مشكوكا فيه، يعني يا إما شيء صدق واضح أو شيء كذب واضح أو فيه ظن الصدق فيه ظن الكذب أو مشكوك فيه. فالصدق معلوم الصدق، هذه اليمين تسمى يمين بر صادقة، يمين بر صادقة، وهذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما حلف صلى الله عليه وسلم في أكثر من 80 موضعا. النبي صلى الله عليه وسلم حلف أكثر من 80 موضع، والحديث كما في صحيح الجامع إن الله تعالى يحب أن يحلف به، يعني ما تحلف تحلف بالله سبحانه. الثاني يعني النوع الثاني هو معلوم الكذب، يعني شيء كذب، وهذه تسمى اليمين الغموس أو تسمى الفاجرة أو الزور، وتسمى غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، كأن يقتطع من مال مسلم أو كأن يكذب على مسلم يدعي عليه شيئا. الثالث ما ظن صدقه، ما ظن صدقه، وهو قسمان، الأول من كشف فيه الإصابة فهذا خلاص يعني علم المسألة، والثاني ما ظن صدقه وانكشف خلافه، يعني تظن في شيء الصدق ويتبين فيما بعد أنه صدق، الظن في شيء الصدق ولكن يتبين فيما بعد أنه ليس صدقا، فلذلك لا يجوز الحلف في القسم. لماذا؟ لأن الإنسان ما يعلم. أما الرابع ما ظن أنه ما ظن عفوا أنه كاذب فهذا ما يجوز الحلف فيه، والخامس الشك فيه فكذلك هذا ما يحلف. يعني إذن الحلف يكون في الأمر المعلوم الصدق، وإلا عرضت نفسك لأن تقع في الكبائر، أن تقع في الكبائر. لذلك بارك الله فيكم ينتبه الإنسان في هذه القضية. ولكن لو حلف يمينا غموسا، لو حلف يمينا غموسا فماذا يفعل؟ يعني هل فيها كفارة ولا ما فيها كفارة، كفارة يمين أم لا؟ فهنا بارك الله فيكم، يعني مسألة فيها خلاف، ولكن في حديث، ولكن الحديث فيه ضعف، ليس فيها كفارة. يمين صبر يقتطع بها مالا بغير حق. نقل ابن المنذر وابن عبد البر الإجماع على هذه المسألة أن ما فيها كفارة، ولكن بارك الله فيكم الذي يكفرها التوبة. ولكن هناك بعض أهل العلم يقول ما في دليل على أنه ما فيها كفارة فيكفر، والله أعلم. ولكن طبعا اليمين الغموس هي كبيرة من كبائر الإثم، فلذلك لا بد فيها من التوبة، والله أعلم إذا الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة أو لا. لأن اليمين الغموس فيها تعدي، وعلاقتها بالناس علاقة متعدية، فلو حلف على شيء هذا الشيء سيتوزع. مثلا حلف هو على أن الأرض هذه لفلان، ففلان أخذها وفلان باعها، وبعدين باع للآخر ووزع المال وكذا، وفيما بعد ذلك وقال أنا حلفت كذب. طب هذه الأمور كلها يتحملها هو لأنه فعل ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. بارك الله فيكم، الواحد لا يجري على لسانه الحلف بالله سبحانه وتعالى، لأن المسألة ليست سهلة. بارك الله فيكم، حديث thousands of hundreds of sich. عبد الله بن عمرو قال sagte Entschuldigung, einer von den Weiten kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: O Gesandter Allahs, was sind die großen Sünden? Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm erklärt, erstmal Schirk und so weiter. Und dann sagte sallallahu alaihi wasallam: اليمين الغموس. Das Schwur, Schwur oder ein Eid. Dieses Eid lässt die Person, die das macht, in die Hölle fallen, wal'iyadu billah. Sozusagen eintauchen. Und in dieser Überlieferung weiter, dann sagte Abdullah bin Amr: Was ist dieser Yamin Ghamus? Der Prophet sagte: Das ist ein Schwur, indem man etwas vom Vermögen eines Moslem wegnimmt und man weiß, dass man dabei lügt beim Schwören. Das war Al-Bukhari. Es geht darum, Barakallahu fikum, dass wir große Sünden im Islam haben. Wir haben im Islam kleine Sünden und große Sünden. Die großen Sünden, wir brauchen Reue. Richtige, aufrichtige Reue für Allah subhanahu wa ta'ala. Und die kleinen Sünden, die werden verziehen durch gute Taten. Diese großen Sünden, das fängt an erstmal mit der Beigesellung, mit Schirk. Dann, dass man schlecht zu den Eltern ist, dass man tötet, dass man Zina begeht, dass man Alkohol trinkt, dass man Qadhf macht, das wird jemanden vorwirft, Zina begangen zu haben. Und so weiter. Unter anderem, Barakallahu fikum, unter anderem dann hier. Das ist diese Art, das wird ein Eid zu schwören und man schwört dabei und man weiß, dass man lügt. Wenn man auch sagt, ja, ich meinte was anderes oder so, das gilt nicht. Du hast geschworen und du weißt, dass es gelogen ist, dann hast du dich, wal'iyadu billah, in die Hölle begeben, sondern du hast dich eingetaucht in der Hölle. Und deshalb, wenn man vom Schwören spricht oder von Eid spricht, dann gibt es fünf Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass man bei etwas schwört, was hundertprozentig richtig ist und was klar, dass das richtig ist. Man schwört bei etwas, was hundertprozentig falsch ist oder gelogen ist. Drittens, man schwört bei etwas, was sozusagen, man hat die Wahrscheinlichkeit oder die, man denkt, dass dies richtig wäre. Also die Wahrscheinlichkeit, richtig zu sein, ist mehr. Viertens, die Wahrscheinlichkeit, falsch zu sein, ist mehr. Und fünftens, da hat man Zweifel. Man weiß nicht richtig, falsch, Allah war. Passt auf, Barakallahu fikum. Nur bei dem Ersten darf man schwören. Bei den anderen vier auf keinen Fall. Das wird, wenn du genau weißt, dass das richtig ist, dann schwörst du. Wenn du das nicht weißt, dann schwörst du nicht. Und wenn du weißt, dass etwas gelogen ist oder falsch ist, und du schwörst und du lügst dabei, weil er sagt, du hast dich in die Hölle begeben. So muss man sehr aufpassen in diesem Zusammenhang. Da soll man sehr aufpassen, weil einige Leute, die schwören, ich meine, einige auch schwören bei jeder Sache. Das geht nicht, dass man bei jeder Sache Eid macht oder schwört, Eid legt. Das geht nicht. Weil man soll aufpassen. Weil wenn du sagst, ich schwöre bei Allah, dass die Sache so ist, das ist nicht leicht. Aber wenn du hundertprozentig davon überzeugt bist und sicher bist, dass dies richtig ist, dann darfst du. Wie der Prophet, er hat 80 Mal geschworen, und er hat natürlich richtig gesagt. Deshalb sagte der Prophet, Allah liebt, dass man bei ihm auch schwört. Aber inwiefern oder in welcher Möglichkeit, wenn du bei Allah schwörst und das, was du sagst, richtig ist, wenn du Zweifel daran hast, wenn du Wahrscheinlichkeit hast, dann lass das. Du musst hundertprozentig davon sicher sein. Wenn jemand schwört und da lügt man dabei, da lässt man sich in die Hölle tauchen, eintauchen. Die Frage ist, was macht man danach? Ibn Munzir und Abd al-Barr haben gesagt, man macht keine Sühne, man gibt keine Sühne, man bringt keine Sühne, wenn man gelogen hat beim Schwören. Andere, einige Lehrten sagen, es gibt keinen Beweis dafür, dass man keine Sühne bringt. Deshalb, das bleibt die Regel, dass man Sühne auch macht. Aber wichtig ist, alle sind damit, oder alle sind im Konsens in diesem Zusammenhang, dass man Reue zeigen muss, weil man eine große Sünde begangen hat, indem man geschworen hat. Einige Leute denken, dass Schwören leicht ist, aber die wissen nicht, wie das schwer ist. Das wird angenommen jetzt, ja? Jemand sagt dir, schau mal, dies gehört mir nicht, das gehört ihm. Ja, und dann haben wir Probleme miteinander? Sag, das gehört mir, du weißt doch. Und der hat dir gesagt, das gehört mir. Du weißt das. Du hast das von ihm gehört und von mir gehört und du warst dabei. Dann sagst du zum Beispiel, ich schwöre bei Allah, dass das dir nicht gehört, das gehört ihm. Dann hast du hier eine große Sünde begangen und du hast Unrecht getan. Weil dieses Unrecht auch nicht nur mit dir verbunden ist, sondern mit den anderen Leuten. Man muss Allah feststellen. Und manche Leute heutzutage, bei jeder Sache schwören sie, bei jeder Sache schwören sie. Und er sagt, Wallahi, Wallahi, Wallahi. Und er lügt dabei. Und diese Leute sind arme Seelen. Die denken, dass die Sache leicht ist. Das ist nicht leicht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'an Aisha, radiyallahu anha, في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم هو قول الرجل لا والله وبلا والله أخرجه البخاري طلعه بداود بارك الله فيكم. اللغو في اليمين هو ما لا يكون فيه قصد الحلف, يعني إنما جرى على اللسان مجرى العادة وما في أصلا معنى الحلف, وهذا مشهور في لغة كثير من البلاد. يعني كل شيء والله جيت, والله رحت, والله ما سمعت, بلا والله, لا والله, هذا لغو في الأيمان. طبعا الأفضل أن الإنسان يبتعد عن هذا, ولكن هذا صار بين الناس. نسأل الله العافية والسلامة. بارك الله فيكم عائشة رضو الله عليها، اتصلت بتقول لك بآية من سورة البقرة دي آية زمان هم دفون زمانسك. الله سبحانه وتعالى sagt, الله سبحانه وتعالى wird euch zur Rechenschaft nicht ziehen bezüglich eurer unbeabsichtigten Schwure. Das bedeutet, oder Eide. Das wird, wenn jemand unabsichtlich schwört, dann sagt er dann weiter. Das ist, dass man sagt, nein, Wallah, oder ja, Wallah. Das ist bei manchen Leuten, bei jedem Wort sagt er, Wallah. Wallah, der meint nicht schwören, der will damit nicht schwören, sondern das ist sozusagen in der Sprache, im Dialekt. Bei manchen Leuten immer, die erwähnen das Wort Allah. Man, bei den Arabern ist es ganz normal, sagt Yalla. Yalla bedeutet ja Allah. Du sagst ihm, wo warst du? Der sagt dir, Wallah, ich war hier. Aber was hat Wallah damit zu tun? Du brauchst nicht. Deshalb das Nichtschwören hier. Das gilt nicht als Schwur und als Eid. Weil das ohne Absicht ist, dass man schwört. Sondern das ist eine, sozusagen, das ist eine Wortwendung geworden. Und das ist mittlerweile so verbreitet unter bestimmten, sage ich jetzt, bestimmten Gebieten in der islamischen Welt, dass man das nicht als Schwur hier einsieht. Wallahu ta'ala alam wa alam. Wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. اتفق الحفاظ من أئمة الحديث، انتبه، اتفق الحفاظ من أئمة الحديث على أن سردها إدراج من بعض الرواة، يعني هذه هو الله الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار الواحد الأحد فرد الصمد، هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما هي إدراج من الرواة. شلون إدراج من الرواة؟ يعني يقول واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاه دخل الجنة. وقف، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو كلامه هو، الآن أنا وقفت، قال صلى الله عليه وسلم وقفت، بعدين وهذه الأسماء هي الله الفرد الصمد الأحد هذا كلامي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلامي أنا، فهذا صار مدرج في الحديث، يعني دخل في الحديث، فظن الناس أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما معنى هنا إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ يا أخو بارك الله فيكم، أسماء الله الحسنى منحصرة في هذا العدد، أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى منحصرة في هذا العدد، إذا قيل أن إذا بنينا القول على مفهوم العدد، ولكن يا أخوة هذا قد يكون هكذا المتبادر إنه خلاص هي 99، إنما الحديث انتبه إن لله 99 اسما، لم يقل فقط 99 اسم، قال 99، إن لك 10 صفات. هل هذا يعني إنه هي فقط 10؟ لا، إنما هذه 10 المقصودة. فهناك 99 اسما لله سبحانه وتعالى، هذه الأسماء تختص بفضيلة من بين سائر أسماء الله عز وجل، أي لم يحصر الأسماء وإحصاءها سبب لدخول الجنة. قال النووي: ليس في الحديث، ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غيرها، ويدل عليه ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من حديث ابن مسعود مرفوعة: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فإنه دال على أن له تعالى أسماء لا يعرفها أحد من خلقه بل استأثر بها، ودل على أنه قد يعلم بعض عباده بعض أسمائه، ولكنه يحتمل أنها من 99. ذاك يا أخوة، هذه 99 اسما لله سبحانه وتعالى، هذه هي أكثر أسماء وأفضل أسماء يحصيها الإنسان ويدعو الله سبحانه وتعالى بها. وذاك أسماء الله سبحانه وتعالى، أسماء الله سبحانه وتعالى أربعة أقسام. القسم الأول الاسم العلم وهو الله بس. النوع الثاني ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير والسميع والبصير. والثالث ما يدل على إضافة أمر إليه كالخالق والرازق. والرابع ما يدل على سلب شيء عنه كالعلي والقدوس. وأسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أنه ما يجوز الإنسان يطلق على الله سبحانه وتعالى اسما أو يسمي الله سبحانه وتعالى باسم إلا بدليل، إلا بدليل. أما الصفات فهي أوسع من باب الأسماء، صفات الله أوسع من باب الأسماء، لأن الصفات فيها باب آخر. طبعا ليس بابنا الآن نتكلم في الأسماء والصفات، ما أريد أن أقول في ذلك. أما قوله من أحصاها فمعناه حفظها، من حفظها. ولكن بعض أهل العلم يقول لا، المعنى هو من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، يعني أطاق العمل بحقها وعمل بمقتضاها فيفهم معانيها ويلزم نفسه بموجبها. والثالث الإحاطة بمعانيها، وقيل أحصاها أي عمل بها، أي عمل بها. هذا الشيء ومنزل. طيب، فإذا بارك الله فيكم، هو نجمع هذه الأقوال، هو أن يعرفها، أن يحفظها، وأن يقوم بحق هذه الأسماء ويعمل بمقتضاها، وأنه يفهم معانيها ويدعو الله سبحانه وتعالى بها، ويدعو الله سبحانه وتعالى بها، وحاول أن يتصف بهذه المعاني مثل الرحمة وكذا إلى غير ذلك. هذا هو المعنى في قوله إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة. طيب ما دخل هذا في بحثنا؟ ما دخل هذا في بحثنا؟ بحثنا هو عن الأيمان والنذور، القصد من ذلك يا أخوة أن المؤلف يريد أن يقول الحلف ما يكون إلا بالله سبحانه وتعالى أو بأسمائه أو بصفاته، يعني احلف بهذه الأسماء، احلف بهذه الصفات، وحتى يبين للناس كذلك مسألة، وألا وهي أن هذه الأحاديث الموجودة التي فيها ذكر 99 اسما لله سبحانه وتعالى هي إدراج للرواة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث الترمذي، حديث الترمذي وابن حبان في سرد أسماء الله سبحانه وتعالى هذا مدرج وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الضعيف، وأسماء الله توقيفية فلا يجوز أن يطلق على الله اسما إلا بدليل من كتاب أو بدليل من صحيح السنة، من غير هيك لا. وانتبهوا لهذا. أما الصفات فهذا أمر آخر، بارك الله فيكم. والصفة مشتقة من الاسم، والاسم لا يشتق من الصفة. طبعا هذا ليس بحثنا، ولكن طيب بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عليه اتسيلتي دس دي جزانتي الله صلى الله عليه وسلم زاكتي الله هات نون نون سكنام الله هات نون نون سكنام ذا ديزا اوف سيلت كومت انس باراديس ديزا بليفرنج سباي البخاري والمسلم ون الترمذي ون ابن حبان هابن فايتا اتسيلت هابن فايتا اتسيلت إذا دس دي هابن دس دي تالي دي دي دي Einzel erwähnt. Diese Einzelerwähnung bei At-Tirmidhi und bei Ibn Hibban ist nicht von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sondern dass diese Aufzählung ist von den Überlieferern, von den Transenden der Überlieferung. Der Prophet hat das nicht gesagt. Und das ist Konsens der Hadith-Gelehrten. Das wird, es gibt keinen Hadith-Gelehrten, der was anderes gesagt hat. Nicht, dass jemand euch jetzt sagt, nein, das habe ich gelesen und sowas. Es gibt nicht. Es gibt Ittifaq. Und wenn man sagt Ittifaq, wisst ihr, was bedeutet Ittifaq? Wenn man sagt Ittifaq, das bedeutet, es gibt keinen Gelehrten, der das widersprochen hat. Alle. Es gibt nicht, dass jemand gesagt, nein, diese Überlieferung ist okay, oder diese Namen, die erwähnt worden sind im Hadith, die Namen Allahs, die sind von Propheten erwähnt. Das stimmt nicht. Es gibt sowas nicht. Und die Frage ist, was bedeutet, Allah hat 99 Namen? Bedeutet das, dass Allah nur 99 Namen hat? Oder bedeutet das, dass Allah 99 Namen hat, die mehr benutzt werden, die mehr bekannt werden, die mehr ehrenwürdig sind zu benutzen als die anderen? Und alle sind ehrenwürdig, natürlich die Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Die sind sozusagen besser zu erwähnen beim Bittgebet, oder die haben mehr Wert. Was bedeutet das genau? Barakallahu fikum, aufpassen. Manche Gelehrten sagen, 99 Namen, 99 Namen, fertig. Aber das stimmt nicht, weil wir Beweise haben. Und der Beweis ist, weil Imam Ahmed und bei Ibn Hibban eine Überlieferung von Ibn Mas'ud, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, bezüglich Bittgebet, eines Bittgebetes, Allahumma anta, Allahumma ni abduka ibn abdika ibn umetik nasiyati fi yadik madan fi hukmuk adlan fi khada'uk und so weiter, dann sagt er, As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ich frage dich oder ich bitte dich mit jedem Namen, welchen du hast. Sammayta bihi nafsak. Du hast dich selber so benannt. Au anzalta fi kitab. Oder du hast das in deinem Buch herabgesandt. Au allamtahu ahadan min khalqik. Oder du hast das jemandem von deinen Dienern beigebracht. Oder sta'tharta bihi fi ilm al-ghayb indak. Oder du hast das in deinem Wissen verborgen gelassen. Das bedeutet, es gibt Namen, die nur bestimmte Leute kennen, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen das beigebracht, das sind Propheten. Und zweitens, barakallahu fikum, zweitens, es gibt Namen Allahs, die nur Allah kennt. Das heißt, die sind nicht 99, die sind mehr. Die sind mehr. Und weil die Überlieferung von At-Tirmidhi und Al-Hibban auch schwach ist, da kann man nicht mehr sagen, die sind nur 99. Und in der arabischen Sprache muss man aufpassen. Das steht hier, Allah hat 99 Namen. Das steht nicht, Allah hat nur 99. Wäre die Überlieferung, Allah hat nur 99 Namen, dann hätten wir gesagt, die sind 99, fertig, Punkt. Aber das steht nicht nur, das steht, Allah hat 99 Namen. Wenn ich dir sage, du hast 5 gute Eigenschaften, das heißt, nicht nur 5 Eigenschaften hast du. Du hast 5 gute, aber es kann sein, dass du 20 hast. Aber die 5 guten sind das. Und Allah hat 99 Namen, das wird diese 99 Namen, die werden, pass auf, manche Gelehrten sagen, die werden am meisten benutzt im Bittgebet. Andere sagen, diese 99 Namen, die sind bekannt zwischen den Leuten. Oder die haben mehr Fadila, Vorteil als die anderen. Aber was bedeutet, wer diese aufzählt? Heißt das Aufzählung, dass du lernst? O Allah, الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور und so? Nein. Das bedeutet was anderes, barakallahu fikum. Das bedeutet, erstmal, dass du diese Namen verstehst und die Bedeutung verstehst und dass du danach handelst. Dass du danach handelst. Dass du diese Namen, dass du diese Namen oder dass du die Bedeutung dieser Namen dich betrifft in deinem Leben. Du liest, Allah ist barmherzig. Dann musst du wissen, Allah hat die Barmherzigkeit. Und so sollst du auch handeln. Und wenn du Bittgebet machst, zum Beispiel, du willst sagen, Allah subhanahu wa ta'ala, verzeih mir. Du sagst nicht, oh Allah, verzeih mir, du hast gewaltige Strafe. Das heißt, du sollst wissen, wie du diese Namen benutzt. Und heutzutage, man merkt das, bei manchen Leuten, wenn die Bittgebet machen, ich meine, der macht das total durcheinander. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das heißt, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala hat viele Namen und die Namen Allah subhanahu wa ta'ala, die sind eigentlich vier Arten. Einmal, das ist der Name Allah subhanahu wa ta'ala, Allah. Einmal, das ist ein Name, was abgeleitet worden ist von den Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, die mit seinem Wesen zu tun haben. Das heißt wie Al-Alim, Al-Qadir. Namen Allah subhanahu wa ta'ala, die mit einer Handlung Allah subhanahu wa ta'ala zu tun haben, wie Al-Khaliq, Al-Raziq, und Namen Allah subhanahu wa ta'ala, die mit einer Verneinung einer Eigenschaft mit Allah subhanahu wa ta'ala zu tun haben. Und das sind bestimmte Themen, barakallahu fikum, die natürlich gelernt werden müssen. Und das ist nicht unser Thema. Aber unser Thema ist, wir reden jetzt über Eid. Und Schworens. Was hat das damit zu tun? Der redet auf einmal über Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Der Autor will uns hier sagen, rahimahullah ta'ala, du darfst nur bei Allah schwören. Du darfst bei Namen Allah schwören. Du darfst bei Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala schwören. Du darfst nicht sagen, bei Kaaba oder bei Grab von Sheikh oder bei Kopf von meinem Sohn. Oder ich weiß nicht, bei dem oder bei dem anderen. Wenn du schwörst, nur bei Allah. Oder bei seinen Eigenschaften oder bei seinen Namen. Und wenn wir die Namen Allah subhanahu wa ta'ala für Eid benutzen, dann müssen die wirklich Namen Allah subhanahu wa ta'ala sein. Beispiel, Al-Mughni. Al-Mughni ist kein Name von Allah. Aber viele Leute, die nennen sich, die denken, Al-Mughni ist Name Allahs. Es gibt viele, die benutzen das zum Beispiel, Und sie sind keine Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Die sind kein Name. Da müssen wir aufpassen. Der Unterschied zwischen Namen Allahs und Eigenschaften Allahs ist, passt auf, das ist leicht. Von einem Namen Allahs kannst du eine Eigenschaft, ein Attribut ableiten. Von einem Attribut kannst du keinen Namen ableiten. Und die Namen Allah subhanahu wa ta'ala und die Namen Allah subhanahu wa ta'ala, die müssen unbedingt mit Beweis belegt sein. Du kannst dir nicht einen Namen Allah erfinden. Deshalb auch haben wir ein großes Problem heutzutage mit diesen Übersetzungen. Weil einige Leute sagen, du kannst nicht sagen Gott, weil Gott kein Name Allahs ist. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum, in solchen Themen. Wenn wir Gott sagen, dann meinen wir keinen Namen, sondern wir meinen eine Eigenschaft und eine Übersetzung, ungefähre Übersetzung für diese Eigenschaft und nicht umgekehrt. Das soll man sehr aufpassen in diesem Zusammenhang. Wallahu ta'ala ala. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع عفوا إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء أخرجه الترمذي. يعني إذا أحسن إليك أحد من الناس بأي شيء فكافئه وهذه المكافأة تكون بالدعاء تكون بالدعاء. طبعا غريب جدا أن المؤلف يأتي في هذا, ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل, يعني عند المؤلف يريد, كان يريد أن يقول لنا أنه صنعت إليكم معروفا فكافئوني فجزاه الله خيرا, لعله الله أعلم, لأنه ليس محله أصلا, المحل هون أبدا ما يستقيم. نحن نتكلم على الإيمان, الإيمان والنذور. بارك الله فيكم. أسامة بن زيد هات اتسيلت رضوان الله عليه بس دي قزنت الله صلى الله عليه وسلم زاكته wenn jemand euch etwas Gutes tut, dann sagt ihr dem Täter, möge Allah dich belohnen oder reichlich belohnen. Wenn du das gesagt hast, dann hast du dich bei ihm sehr gut bedankt. Das bedeutet, Barakallahu fikum, erstmal, um ehrlich zu sein, diese Überlieferung gehört nicht zum Thema. Das hat mit dem Kapitel, was wir lernen, überhaupt nichts zu tun. Wir reden über Eid und Schwur, über Schwören. Was hat damit zu tun? Aber Allahu alam, meine Version, meine Meinung. Der Autor hat das hier gebracht, damit er uns was anderes erklärt. Allahu alam, der will uns sagen, ich habe euch etwas Gutes getan, dann macht für mich Gebet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn reichlich belohnen. Das könnte sein. Das könnte sein. Weil das nicht gehört. Auch der Erklärer von Subul, der Erklärer von Bulugh al-Maram selber, As-San'ani, die sagt, das gehört nicht dazu hier. Was macht dieses Hadith? Dieses Hadith gehört normalerweise zu was anderes. Zu einem anderen Kapitel. Aber trotzdem, möge Allah subhanahu wa ta'ala den Autor reichlich belohnen für seine Arbeit. Oder er hat das sozusagen gemacht, damit er eine Trennung zwischen Schwören und Gelübde macht. Nether. Damit er sozusagen die Trennung jetzt macht. Nicht, dass sie ineinander gehen, damit er uns sagt, Nether ist was und Schwören ist was anderes. Das könnte auch sein. Wallahu a'lam. Wa'an ibn Umar رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر, نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا متفق عليه, وهذا أول كلام في حول النذر. النذر يا أخوة التزام خير أو شر, التزام خير أو شر. وفي الشرع التزام المكلف المكلف شيئا لم يكن عليه منجزا أو معلقا. يعني النذر هو أن تلزم نفسك بشيء لم يلزمك به الله سبحانه وتعالى. أنت تقول أنا ألزم نفسي بهذه المسألة. وهنا نهى النبي عن النذر، فهل هذا النهي يفيد التحريم أم ما المعنى؟ فقيل هو على الظاهر أنه نهى ما في نذر، وقيل بل متأول. قال ابن الأثير في النهاية: تكرر النهي عن النذر في الأحاديث، وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إجابة، ولو كان معناه الزجر، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال لحكمه وإسقاط للزوم الوفاء به، إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم. وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك الأمر لا يجر لهم في العاجل نفعا ولا يصرف عنهم ضرا ولا يرد قضاء، فقال: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم أو يصرف عنكم شيئا، فإن نذرتم فأخرجوا عنه بالوفاء، فاخرجوا عنه بالوفاء منه، فإن الذي نذرتموه لازم لكم. ويحتمل أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتي بالقربة مستثقلا لها لما صارت عليه ضربة لازبة، فلا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيار، أو لأن الناذر يصير القربة كالعوض عن الذي نذر لأجله فلا تكون خالصة. ويدل له قوله: إنه لا يأتي بخير. قال عياض: المعنى أنه لا ينفع في ذلك، وأن النهي لخشية أن يقع في ظن بعض الجهلة ذلك. وقوله لا يأتي بخير معناه أن عقباه لا تحمد. فلذلك بارك الله فيكم ذهب أكثر الشافعية ونقل عن المالكية إلى أن النذر مكروه لثبوت النهي عنه، واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة لأنه لم يقصد به خالص القربة. وقال ابن المبارك وجزم عفوا الحنابلة بالكراهة وعندهم رواية بالتحريم، ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم من الصحابة. قال ابن المبارك: يكره النذر من الطاعة والمعصية، فإن نذر بالطاعة ووفى به كان له أجر. وذهب النووي في شرح المهذب إلى أن النذر مستحب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهم. قلت طبعا المؤلف له: القول بتحريم النذر هو الذي دل عليه الحديث، ويزيده تأكيدا تعليله بأنه لا يأتي بخير، فإنه يصير إخراج المال فيه من باب إضاعة المال، وإضاعة المال محرمة، فيحرم النذر بالمال كما هو ظاهر قوله، وإنما يستخرج به من البخيل. وأما النذر بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ونحو من الطاعات فلا يدخل في النهي. ويدل له ما أخرجه الطبري بسند صحيح عن قدادة في قوله تعالى: يوفون بالنذر، قالوا: كانوا ينذرون طاعة من الصلاة وسائر ما افترض الله تعالى عليهم. وهو إن كان أثرا فهو يقويه. وأما انتبه الآن، وأما النذور المعروفة، وأما النذور المعروفة هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام في تحريمها، لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر ويجلب الخير ويدفع الشر ويعافي الأليم ويشفي السقيم، وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه، فيحرم كما يحرم النذر على الوثن، ويحرم قبضه لأنه تقرير على الشرك، ويجب النهي عنه وإبانة أنه من أعظم المحرمات. إذن الحديث ظاهر في النهي عن النذر مطلقا ابتداء أو معلقا أو منجزا. بارك الله فيكم. هذا الكلام كله اختصر يا أخوة النذر الوعد. طبعا في قول آخر هنا ننتبه للمسألة، النذر في أصله، في أصل النذر هناك أنواع، في نذر طاعة كما في قال في قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فالله سبحانه وتعالى مدحهم في القرآن لأنهم وفوا بالنذر. أما النذر المشروط، النذر المشروط، يا ربي إذا نجح ابني سأذبح خروف، فهذا القول فيه أنه حرام على النهي، أو على الأقل بالكراهة. أما النذر الذي ما يكون فيه، ما يكون فيه اشتراط وإنسان يفعله لله، فهذا بارك الله فيكم ما فيه شيء والأصل فيه الجواز. أما النذر على القبور والنذر على المشاهد وللأموات وإلى غير ذلك، هذا كله تحريم، لأنه دخل فيه أمران، دخل فيه النهي عن النذر نفسه، ودخل فيه كذلك مسألة الشرك والبدعة عند القبور والعياذ بالله. فانتبهوا لهذا بارك الله. من أشد الناس اليوم نذرا في هذه القضايا هم الضلال من هذه الأمة، تلاقي النذر عندهم مثل شرب الماء. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير؟ عواقبه ليس بخير. ليش يا أخوة؟ لأن الإنسان لما يقول إذا نجح ابني سأفعل ذلك، فما ينجح الابن فما ما يعطيه، كأنه يعني هو يبخل، أو كأن الله سبحانه وتعالى ما يعطيه إلا إذا أعطاه، يعني يا ربي تعطيني بعطيك، استغفر الله العظيم، كلام واضح، يا ربي تعطيني بعطيك، مقايضة مقايضة. طيب كيف تفعل ذلك مع رب العالمين؟ يعني لو ما نجح ابنه أو ما شفاك الله ما تصلي ما تصوم ما تعطي؟ فذاك هنا الكراهة وهنا التحريم. فانتبهوا يا أخوة بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. The author had to say النذر angefangen. النذر حديث 1574 ابن عمر رضوان الله عليه erzählte vom Propheten صلى الله عليه وسلم dass النذر verboten hat, gelübde. Gelübde, was bedeutet das? Ich muss das erklären, weil vielleicht das Wort gelübde ist nicht bei allen verständlich. Gelübde ist, dass du dich verpflichtest mit etwas, was Allah dir das nicht zur Pflicht gemacht hat. Allah hat das von dir nicht verlangt. Was machen die meisten Leute heute bezüglich النذر? Der sagt, oh Allah, wenn ich in der Prüfung bestehe, oder oh Allah, wenn ich gesund werde, oder oh Allah, wenn das passiert, dann werde ich ein Schaf schlachten, oder dann werde ich 10 Armen speisen, oder dann werde ich 3 Tage fasten, und so weiter. Dies heißt Nether. Dies heißt Nether. Eine Art ist das. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das bringt nicht Gutes. Und man nimmt von einem Geizigen durch Nether. Das bringt nicht Gutes. Und durch Nether, man nimmt von einem Geizigen etwas. Subhanallah. Das war Al-Bukhari. Was ist los? Nether bedeutet, dass du dich verpflichtest für etwas, was für dich nicht Pflicht ist. Ist das Pflicht, dass du zum Beispiel ein Schaf schlachtest? Nein. Aber du kommst und sagst, ich verpflichte mich, ein Schaf zu schlachten. Ist das verpflichtet, dass du 10 Tage fastest? Nein. Sag, ich verpflichte mich, 10 Tage zu fasten. Das ist ein Nether. Und ein Nether hat normalerweise 5 Arten. 5 Arten. Die bekannteste Art davon ist diese Art. Wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann. Und dies, barakallahu fikum, ist hier klar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man darf das nicht machen. Er hat verboten, Nazar zu machen. Manche Gelehrten sagen, jegliche Art von Nazar ist verboten laut dieser Überlieferung. Aber im Koran steht doch, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, yufuna bin Nazar. Also diese Leute, die erbringen ihre Gelübde, die machen das, die praktizieren das. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa ma nazartum min Nazar. Also wenn ihr ein Gelübde euch verpflichtet habt mit einem Gelübde, dann weiß Allah, was ihr macht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand ein Nadr macht, dass er Allah subhanahu wa ta'ala lobt, dann sollte er das tun. Jetzt, wie verstehen wir das? Einmal sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, Allah subhanahu wa ta'ala lobt die Leute, die das machen. Und einmal sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer Nadr macht, dann sollte man das tun und praktizieren. Das heißt, damit wir das Ganze, erstmal bei Schafiiten Nadr ist unerwünscht. Bei Malikiten auch das Gleiche, bei Hanabila auch, und bei Hanabila sagen einige von ihnen, sagen, das ist Haram. Das ist Haram. Deshalb, An-Nawawi sagte, das wäre beliebt oder das wäre erwünscht, aber er hat keinen Beweis dafür, weil der Beweis stärker ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat. Auf jeden Fall, was bedeutet das? Wie können wir das uns erklären, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan? Pass auf. Diese Art von Nadr, dass man eine Bedingung stellt, dass du stellst Allah Bedingung. Überlege dir. Du sagst, oh Allah, wenn ich bestehe oder wenn ich gesund werde, dann werde ich dir geben. Das ist, wenn Allah, wenn du nicht gesund wirst und wenn du nicht bestehst, dann gibt es nicht. Du machst Allah eine Bedingung. Das genügt. Wenn du das verstanden hast, dann ist es klar geworden, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, das bringt nicht Gutes. Warum bringt das nicht Gutes? Weil du dann zweifelst in deiner Religion. Und weil du an Qadar nicht mehr glaubst. Und weil du nicht mehr an die Bestimmung Allah glaubst. Weil du immer diese Bedingung stellst. Zweitens, man holt etwas von einem Geizigen durch ein Nether. Das bedeutet normalerweise, du willst nicht fasten, du willst nicht geben, du willst nicht beten. Aber weil du Nether gemacht hast, dann machst du das. Aber du machst das nicht, weil du willst, sondern du machst das, weil du gezwungen bist. Sozusagen, du hast dich selber verpflichtet. Als ob du faul wärst, Allah anzubeten, aber dadurch hast du das gemacht. Und barakallahu fikum. Deshalb ist ein Nadr mit Sicherheit makruh. Aber diese Art von Nadr, dass man eine Bedingung stellt, das ist auch haram, nicht nur makruh. Aber es passiert jetzt etwas, was gut ist für dich. Oder du willst was Gutes tun und sagst, oh Allah, ich mache Nadr, dass ich 2 Tage für dich faste. Das ist kein Problem, weil das nicht mit Bedingung verbunden ist. Aber du musst aufpassen, wenn du kannst. Wenn du nicht kannst, dann geht das nicht. Und diese Art aber heutzutage, was passiert in unserer islamischen Welt, dass die Leute zu Gräbern gehen. Gräber, beim Grab, Friedhof. Und er geht und er schlachtet dort ein Schaf. Und er sagt, das ist für den Scheich oder Verstorbenen, so und so. Ich habe ein Nether, ich habe ein Gelübde. Oder da sagt man, wenn mein Sohn gesund wird, dann gehe ich in die Kirche, das ist ein Nether. Und dann schlachte ich ein Schaf beim Grab von Scheich so. Und dann trinke Blut von einem Huhn. Und dann esse ich Schwanz von einem Hund. Und so weiter. Das ist alles Schirk und Iyadu Billah. Schirk und Bid'ah. Deshalb, da gibt's, der Autor, Rahimahullah Ta'ala, sagt, As-San'ani, Rahimahullah Ta'ala, sagte, das brauchen wir nicht zu diskutieren. Dieses Thema braucht man nicht diskutieren. Dies, was die Leute bei den Gräbern und bei diesen verdammten Dingen, was die Leute gemacht haben, wo sie sozusagen wie Götzen getan haben heutzutage, oder beim Verstorbenen, dies ist das Gleiche, was damals die Mushrikin von Mekka getan haben. Bei Mushrikin von Mekka war das Gleiche. So barakallahu fikum, damit ich verstehe. Diese bedingte Nadr ist mindestens unerwünscht im Islam und eher verboten. Aber Nadr, was nicht mit Bedingung verbunden ist, was nicht sozusagen, du machst es, weil du nicht willst, sondern du zwingst dich, weil du nicht willst, dann ist das auch nicht in Ordnung. Aber diese Art, dass du etwas für Allah machst, freiwillig, du liebst das und du machst das, dann kein Problem, das ist erlaubt. Und da gibt es natürlich andere Arten, die wir inshallah das nächste Mal erklären werden, Birni Ta'ala. Deshalb sollen wir aufpassen, Barakallahu Fikum, bezüglich An-Nadhr. Und leider, heute ist das so verbreitet unter den Unwissenden der muslimischen Welt. Du siehst das in jedem Land. Wenn mein Sohn gesund wird, dann schlachte ich ein Schaf für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist genau, was verboten ist, und leider, das ist genau, was die Leute praktizieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen, erstmal dann. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns abdul bi shafi'i Islam festigen. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Dass der Prophet ﷺ bei Fatwa 80 Mal geschworen hat. Zum Beispiel, der hat gesagt, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. Die Sache ist so. Bei Allah ist die Sache so. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Another, die erlaubte Form, dass man von sich aus sagt, ich werde für dich 2 Tage fasten zum Beispiel. Ist das dann wie Schwur, wenn man es nicht macht, dass man eine Sühne machen muss? Hat das dasselbe? Ja, das kommt, das habe ich. Achso. Natürlich kaffaratu, an-nadri kaffaratu al-yamin. So ist das im Hadith. Das war sehr schnell, dass ich dann, ja, 80 Mal haben wir gesprochen. Oder 80 verschiedene Arten. 80 Mal. Nacheinander. Nee. Allgemein in seinem Leben. Ach, in seinem ganzen Leben 80 Mal. So. Okay, die Brüder und Schwestern im Internet, inshallah. Danach werden wir vielleicht einige Fragen zu diesem Thema. Ich weiß, dass dieses Thema schwer ist, deshalb nach, inshallah, dem Gebet mit mir.